Wir werden Geschichte inszenieren, wie andere Stücke auf dem Theater. Diesen ganzen Kontinent herrschen. Wir halten durch. Ich bin der Zorn Gottes. Wer sonst ist mit mir?